Kundgabe 5112. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.04.1951. Liebegrad. Ständige Steigerung der Seligkeit. Gott unergründbar. Jede Gabe der Liebe ist mir angenehm, denn ich bewerte den Liebegrad, der euch denken und handeln lässet, wie es auch nicht anders sein kann. Denn ich, als die ewige Liebe selbst, werde angezogen von jeder Liebesäußerung, ob sie mir oder dem Nächsten gilt. Und so kann auch nur in der Liebe der Zusammenschluss stattfinden, die innige Verbindung, die unlöslich ist, auf ewig. Was einmal sich mit der ewigen Liebe vereinigt hat im freien Willen, kann sich ewig nicht mehr von ihr trennen und will es auch nicht, weil es der seligste Zustand ist, den das von mir geschaffene Wesen erreichen kann. Jedoch können ständig Steigerungen der Seligkeit erzielt werden. Je höher der Liebegrad steigt, je näher das Wesen mir kommt, den es anstrebet, fort und fort. Ich entferne mich ewig nicht mehr von meinen Kindern, und doch bleibe ich ihnen ständig das Ziel ihres Strebens, mir näher zu kommen, weil auch dieses zur unbegrenzten Seligkeit gehört, sich zu sehnen und ständig Erfüllung des Sehnens zu finden. Und so bin ich ihnen scheinbar unerreichbar, und doch fühlen sie die Seligkeit des Zusammenschlusses, ein Zustand, den ihr Menschen auf Erden noch nicht begreifet, dass ständiges Sehnen und ständiges Erfüllen niemals ein Ende findet. Doch alles Begrenzte wäre unvollkommen. Ich aber bin das vollkommenste Wesen und muss daher auch ewig unergründbar, ewig das Ziel der Wesen sein, die ich beglücken will. Und ewig wird diese Seligkeit kein Ende nehmen. Amen.